die Bedeutung der Kunstgattung Oper im Schaffen Paul Dessaus. Naja, was meinen Sie dazu? Meine Meinung dazu. Ja. Es gibt sehr verschiedene Gattungen, die für Dessau wichtig sind. Dazu gehört Instrumentalmusik, Vokalmusik, Kammermusik, Orchestermusik. Dazu gehört die Oper, dazu gehört die Bühnenmusik. Dazu gehört die Filmmusik. Aber es gibt zwei Dinge, die über alle Gattungen hinweg eine sehr große Rolle spielen. Das eine ist das Wort, mit dem Paul Dessau sehr viel gearbeitet hat. Und das andere ist die Institution Theater, der Paul Dessau sehr verpflichtet war und die ihre Auswirkung in Paul Dessaus Werk auch dann hat, wenn er Instrumentalwerke schreibt. Ich würde also die Frage nicht stellen, ob die Oper die zentrale Gattung ist, sondern würde fragen, welche Rolle das Theater für Paul Dessaus Denken spielt. Ich würde zum Zweiten fragen, welche Rolle das Arbeiten mit dem Wort für Paul Dessaus schaffen spielt. Daraus leitet sich natürlich dann die Frage ab nach der Rolle der Oper in seinem Denken, und zwar nicht nur in den Werken, die Oper heißen, sondern auch in den anderen Werken. Es gibt ja sehr viel Übernahmen aus Opern, auch in Dessaus Instrumental schaffen. Und natürlich wird die Frage dahingehend beantwortet werden müssen, dass die Oper eines der Zentren bildet. Ja, und wenn wir nicht was Provokatorisches sagen dazu. Ja, bitte, Herr Müller. Die Oper ist doch eigentlich die überflüssigste Kunstgattung. Und Sie stoßen sicher auf Widerspruch bei den Sängern hier. Sie ist überflüssig und auch wahrscheinlich das Teuerste, was es am Theater gibt. Der Aufwand ist wesentlich größer als beim Sprechtheater, also der ökonomische, technische und so weiter. Und ich finde schon interessant, mal die Frage zu diskutieren, das Opernpublikum könnte doch auskommen mit den alten Opern. Es gibt also nicht unbedingt einen Publikumsdruck oder ein Publikumsbedürfnis nach neuen Opern. Ja, das könnte auch offenbar ein Problem. Ja. Wahrscheinlich auch. Wobei es da noch nicht mit so ganz... Herr Müller. Mit alten Konzerten auch. Ich meine, das ist wirklich eine Frage. Ne? Und ich glaube, dass ein Punkt, also warum die Oper, gerade weil sie überflüssig ist, so notwendig ist, ist, dass sie am meisten mit Spiel und Fest zu tun hat. Das meine ich auch mit überflüssig. Also etwas, was sich nicht unter Nutzungs- und Nützlichkeitskategorien einordnen lässt. Und ich glaube, dass die Neigung gerade von Dessau immer wieder zur Oper ein bisschen was damit zu tun hat, mit dem Bedürfnis, nicht einfach etwas Nützliches oder Einordnbares zu machen, sondern auch mal in einen Spielbereich zu kommen mit der eigenen Arbeit. Und das Spielerische an seinen Opern finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Auch die spielerische, manchmal sogar, wenn man will, verspielte Haltung im Umgang mit einem Material. Aber in einer früheren Sendung, Frau Berghaus, Sie waren auch dabei, da ging es auch, glaube ich, um Lancelot, auch um Puntila, um die frühen Dessau-Opern, sagte Paul Dessau einmal, die Oper wäre für ihn das ausdrucksstärkste Genre. Naja, die Oper hat natürlich heute ungeheure Möglichkeiten, wenn Sie jetzt von einer Aussage sprechen. Und da möchte ich mich doch Heiner Müller anschließen, dass das spielerische Element, was die Aussage auf vielfältigste Weise erzählen kann, einen großen Reichtum gibt für den Musiker, für die Darsteller, für die Bühne überhaupt. Nur ist ja die Frage, die Sie stellen, hat er das meinen, sagen wir jetzt, aber hat er deshalb Opern geschrieben? Nee. Ja. Das ist die Frage, also... Schade, dass ihn das niemand gefragt hat. Nein, ich weiß nicht. Er würde auch sehr verschiedene Antworten geben. Das glaube ich auch. Ja, ich würde. Darf ich auch noch weiter sagen zu Dr. Rienecker? Dessaus Haltung zum Wort, zur Sprache, äußert sich natürlich außerordentlich und unvergleichbar in seinen großen Kantaten. Das finde ich eine Fortsetzung der Tradition des Oratoriums. Und das ist ein ganz wichtiger Teil in seinem Schaffen, der meiner Meinung nach, ich kenne also nicht desgleichen. Und ihr habt ja auch ja, da alle mitgewirkt. Naja, deswegen der Hinweis, dass das nicht identisch mit dem Theater ist. Ja, nun war er ja ein sehr praktischer Mann, nicht? Mhm. Da war in Leipzig der Kegel und er hatte einen weltberühmten Chor und hatte ein gutes Orchester und brannte nach neuer Musik. Mhm. Und da war Dessau auch sofort dort und hat für die Leute geschrieben. Und genau so war es mit der Burmeister und mit dem Süßen, mit der Schala. Wenn er solche Leute hatte, da hat er für die Leute geschrieben. Und wenn er gute Orchester hatte, für sie auch. Ja, so ist sie es. Sie Schwerin. Ja. Schwerin, natürlich. Ja. Und wenn und an, er war ein Auftragsmensch. Und er schätzte ein den Praktiker, Auftrag. Ein Praktiker, glaube ich. Naja, Gott, er konnte sich ja früher gar nichts anderes leisten, als im Alhambra am Kudamm zu warten, wie der Film aussieht und über Nacht zu komponieren und dann unten zu geigen mit seinen Freunden und das, den Film zu begleiten. Also so entsteht doch auch aus einer Biografie wahrscheinlich eine ganz praktische Haltung zur Kunst. Mhm. Ja, wenn man was will, kann man ja nicht nur das durchsetzen, was man im Kopf hat oder was man an Vorstellungen hat, sondern man muss sich auch nach den Gegebenheiten richten. Was man zur Verfügung hat. Und das hat er doch tatsächlich getan und das hat er ja nicht nur praktisch getan, weil da ein Chor ist oder ein Orchester oder ein Sänger, sondern weil da bestimmte Ereignisse in der Welt stattfanden. Und dazu hat er sich geäußert. Ich glaube, auch der Unterschied zwischen Oratorium und Oper ist ja ein, gar nicht ein so großer. Du sprichst mir aus der Seele. Nicht? Das ist eigentlich... Nein, auch in Barock nicht. Ja, man müsste da lange drüber reden. Man müsste vielleicht... Man müsste vielleicht mal einen Versuch starten. Ja, genau. Ja, zum Beispiel interessiert mich in dem Zusammenhang, wenn ich das sagen darf, so eine Notiz, die ich hier sehe, über Lucullus, die Frage der Änderung des Schlusses, das hat direkt mit der Frage der Existenz oder Nicht-Existenz von Opern, Publikum und Situation für neue Oper zu tun und auch mit dem Oratorium, glaube ich. Vielleicht können ja, wir uns das ja, mal... Ja, wenn wir gleich, Herr Müller schnitt schon ein Detail an aus dem Lucullus, den geänderten Schluss. Ursprünglich übrigens hieß es ja auch, also das Hörspiel und auch die Oper, als sie voraufgeführt wurde, das Verhör des Lucullus noch, wurde dann geändert in die Verurteilung des Lucullus. Das ist nicht nur eine Titeländerung oder eine formale, sondern eine inhaltliche Änderung. Und wir wollen vorher noch eine andere Szene... Entschuldigen Sie, das hat nichts mit diesem Titelveränderung zu tun, sondern das fängt viel früher an. Brecht hört auf, das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Dessau hat gesagt, das ist kein Schluss für mich, das ist kein Schluss für eine Oper. Ich muss mich entscheiden, ich muss den Mann verurteilen. Ja. Und darauf ist, hat Brecht diese geniale Erfindung gemacht, ins Nichts mit ihm. Ja. Das heißt also, das Hörspiel hörte auf mit das Gericht zieht sich zurück. Ja und so die Oper auch, als Dessau komponierte und mit Brecht arbeitete. Aber Brecht hat natürlich, wenn Dessau Brecht stand ja auf den Standpunkt, dass sein Text eine andere Art Qualität erhält, wenn er komponiert wird. Es entsteht eine andere Kunstgattung. Und so hat er natürlich auch für Dessau dann, wenn er meinte, der Komponist braucht es, etwas geschrieben, wenn er das eingesehen hat. Aber noch unter dem Titel Das Verhör des Lucullus. Noch, naja, aber Kinder, der Titel ist doch eine ganz andere Frage. Ja, sicher. Der ist doch auch noch, der Eier ins Nichts war doch noch unter dem Verhör des Lucullus. Aber hat das nicht auch mit einer Spezifik der Oper zu tun, dass man nämlich, wenn man eine Oper schreibt, im Gegensatz zum Oratorium, die Oper einem großen Kollektiv gibt und dieses kann sich einmischen und die Oper kann eigentlich nur aufgeführt werden und vollendet werden mit diesem Kollektiv, was sich einmischen kann, wo Rückmeldungen kommen an den Komponisten, an den Dramatiker. Während ein Oratorium, da setzt sich meist der Dirigent, wenn er sich damit auseinandersetzt. Ist aber ein bisschen eine sehr moderne Meinung, die zurzeit gerade praktiziert wird. Deswegen, weil es bei uns eine Menge von jungen, begabten Komponisten gibt, von denen wir uns oft wünschen, dass sie eine Oper schreiben würden. Die ist in der ganzen Welt, werden sie in der Zwischenzeit mit Instrumentalmusik aufgeführt. Und nur sehr wenige oder überhaupt keine Opernmusik kommt von ihnen. Das hat Gründe, weil sie Angst haben oder eine Scheu davor haben, dass das Werk, was sie geben, von anderen, also eine Reaktion direkt kommt, dass es da Rückläufe kommt, dass man sich da einmischt. Und das kann Ihnen beim Oratorium genauso passieren, das kann bei der Sinfonie vielleicht weniger passieren. Trotzdem beim Oratorium können die vier Solisten sofort. Trotzdem würde ich darauf beharren, dass der Dessauer mit Lust Vorschläge gemacht hat und erwartet hat, dass man auf diese Vorschläge eingeht. Und das, aber das in der politischen Chorkantate genauso. Ja. Und darf ich aber noch etwas sagen? Ich finde es ja falsch, wenn man junge Komponisten ermutigt, eine Oper zu schreiben. Wer dafür Interesse hat, und der Dessauer ist nie ermutigt worden, eine Oper zu schreiben, sondern der hat eine Oper geschrieben. Und Mozart musste nie ermutigt werden und Richard Strauss musste auch nie. Die haben von vornherein Opern geschrieben, weil ihnen dieses Metier sehr behagte und ihnen zusagte. Und wenn jemand eben nicht Oper schreibt und sagt, mach doch auch mal sowas, na, da wird nichts draus werden. Ich finde das sehr interessant, diese Analyse. Und vielleicht ist es leichter, jetzt über das zu reden, wovon ich vorhin anfangen wollte. Frau Neff, Sie sprechen vom Kollektiv so als eine Art Regulativ für Opernkomponisten. Ich finde einen Punkt zum Beispiel bei Lucullus wichtig, diese Differenz zwischen dem ursprünglichen Text und dem neuen Schluss. Das hat auch zu tun mit der Spezifik der Oper, das ist klar. Nur wäre die Frage, also der ursprüngliche Text delegiert die Entscheidung über diese Frage an das Publikum, also an eine gedachte Öffentlichkeit. In der Oper, die Oper ist entstanden in und unter den, der Voraussetzung einer geschlossenen Welt und eines geschlossenen Weltbilds. Die Oper ist also vielmehr eine geschlossene Kunstform als ein Schauspiel sein muss oder ein Hörspiel oder was immer. Da ist, glaube ich, ein Genrezwang. Die Frage ist, ob das nicht gerade jetzt der Oper Schwierigkeiten macht. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass bei uns Kultur nicht, es für Kultur keinen Markt mehr gibt, für Kunst keinen Markt gibt, sondern eher ein Forum, wo man also, wenn man etwas Neues macht, wirklich mit einem Kollektiv konfrontiert ist. Und wir wissen alle, dass ein Kollektiv immer dümmer ist als die einzelnen Mitglieder des Kollektivs. Das ist ein echtes Problem. Deswegen hat schon Goethe Demokratie in Sachen Kunst für höchst gefährlich gehalten. Und wir sind nirgends so demokratisch wie in Kunstfragen. Das ist wirklich ein Problem. Und das hat zu tun, glaube ich, mit der Schwierigkeit, für neue Opern Publikum zu kriegen. Aber zum Puntilla noch. Herr Süß, beim Puntilla singen Sie aber richtige Arien. Oder sagen wir mal Arien. Teilchen, Teile von Arien. Ja, ich würde sagen, im Sinne von Szenen, wie man sie also in späteren Wagner-Opern oder Strauss-Opern kennt. Ja, nicht? Ja. Das ist vielleicht besser gesagt. Ja. Und wo liegt jetzt da die Wahrheit? Sollten Sie eine echte Oper singen oder sollen Sie eine echte Opernarie singen oder sollen Sie sie demontieren, entlarven, denunzieren? Nein. Wo liegt das dabei? Das heißt, es ist sehr viel. Ich finde gerade dieses Hin- und Herspringen zwischen dem echten Singen, also wie man eine Oper singen würde, und einem plötzlichen Rückfall in eine Sprechart zu sprechen, das ist ja gerade das Reizvolle davon, dass man eben 48 Takte richtig singt, als ob man den Ochsmonolog im Rosenkavalier zweiten Akt singt, und dann plötzlich geht das zurück auf eine Sprechtechnik, Parlando-Geschichte, zum Teil vorgeschrieben in der Höhe, zum Teil gar nicht vorgeschrieben. Das ist ja gerade das Raffinierte daran. Ja, wenn wir gerade die Hartelmerberg-Szene nehmen, zwischen Puntilla und Matti, da ist es ja drin. Ja, ich finde das ja auch ganz korrekt in dem Fall. Natürlich, so ein Gutsbesitzer kann sich doch viel mehr Kunst leisten als seine sämtlichen Angestellten, und das ist, da hat dann ganz konkreten Boden, ne? Also auch die Arien, und dann wird aber auch gezeigt, dass er die anderen so als Vehikel und Voraussetzung braucht, um in die Arienposition zu kommen, und deswegen finde ich das ganz korrekt, ne? Ich glaube, er wollte auch. Diskussion war, dass der Puntilla eben eine größere und reichere Figur ist. Richtig. Er wollte eigentlich damit. Er hat ja mehr Geld. Ja. Ne? Und er wollte auch zeigen, sagen wir mal, es geht auch um Klassengeschichten, sagen wir auch, die unwidersprochene Fantasie dieser Klasse, die ihren Höhepunkt überschritten hat und die naturgemäß natürlich, das haben wir im alten Rom gesehen, noch zu ungeheuren Kulturäußerungen fähig ist. Ja, und das wollte er damit ja auch zeigen. Sie schnitten eben schon Lancelot an. Da muss ich die Frage gleich weitergeben an Heiner Müller. Sie haben das Libretto geschrieben. Ursprünglich hieß das Schauspiel, also das Schauspiel heißt Der Drachen bei Jewgeni Schwarz. Warum wurde bei Ihnen aus dem Drachen Lancelot? Eine Verschiebung der Akzente oder was ist hier vor sich gegangen? Wenn ich das noch wüsste. Ich glaube, es gab eine lange Debatte darüber, wie das heißen soll. Und das weiß, glaube ich, die Ruth viel besser noch als ich. Und irgendwann haben wir uns für Lancelot entschieden. Wir hatten Lancelot als Arbeitstitel. Und oder der Drache als Arbeitstitel. Ich glaube, der Drache war der Drache als Arbeitstitel. Ja. Und der Dessau während der ersten Probe kam er gar nicht in die Probebühne oder auf die Proben. War es schon fertig, Frau Berghaus? Ja, natürlich, das war als immer als Drache fertig. Komponiert? Es war immer fertig und hatte noch keinen Titel. Und nachdem das hier benannte Kollektiv der Deutschen Staatsoper einschließlich der Techniker das Stück kannten und vertraut waren mit dem Stoff, setzte er sich in die Kantine und sprach mit Technikern und fragte sie, na, wie würdet ihr denn diese Oper nennen? Natürlich Lancelot. Ist doch immer so. Traviata, Aida, Parsifal. Nennen Sie es doch Lancelot. Hat das Lancelot genannt? Das ist auch praktisch. Ja. Jede Diskussion aus dem Weg gegangen. Ja, das ist ja, dann kommt noch hinzu, dass ja alle dieser Oper mit L anfangen. Lucullus, Lancelot, Leons und Lena, Leinstein. Lucilla. Lancelot aber in seinem großen Monolog nach der Schlacht hat etwas zu erzählen, was des Gebrülls überhaupt nicht bedarf. Und von dem Moment an, in dem Lancelot auftritt, äußert er sich knapp, oft lyrisch, verhalten, sehr eindeutig, konzis. Erstens hat er nicht viel Zeit zu reden, er muss etwas tun. Zweitens ist ihm nicht gegeben, sich zu entfalten, denn während er sich entfaltet, müsste er sich längst entwickelt haben. Er ist derjenige, der sich radikal entwickelt während des Werkes. Und drittens hat er für eine Haltung einzustehen, für eine Zukunft einzustehen, die eben nicht des Gebrülls bedarf. Er muss in seinem Ton diese Zukunft ein wenig vorwegnehmen. Darum hat er, wenn man schon mit Lucullus und Tertullia vergleicht, eher den Tonfall Tertullias. Mit wenigen Instrumenten in dem Monolog ist es ein einziges Instrument in einem anderen Monolog, den Lancelot vor dem Kampf singt, sind es vielleicht 3, 4 Instrumente. Es ist überall Kammermusik und wenn es nicht Kammermusik ist, dann sind es extreme Situationen, in denen auch er voll losziehen muss. Mir scheint, dass gerade diese scheinbare Zurückgezogenheit das eigentliche Signum vernünftigen Agierens ist, denn an die Stelle des Lesebuchhelden ist das vernünftig agierende Kollektiv und ist der vernünftig agierende Einzelne getreten. Und um diese Vernünftigkeit des Zukünftigen geht es ja wiederum. Man darf auch nicht vergessen, welcher Text da ist von Müller. Sicher, denn ja, das bedingt. Also Heiner, wenn du gestattest, würde ich sagen, der Lancelot-Monolog ist eine Vorwegnahme der Hydra, die du für Zement geschrieben hast. Wobei ich dazu auch sagen müsste, dass der mir von Dessau abgezwungen worden ist, dieser Text. Das heißt, er sagte einfach, da fehlt mir sowas wie eine Arie, da brauche ich was. Daraus entstand der Text und überhaupt bei der Arbeit, das war ganz interessant. Er hat ein ungeheures Gespür für das, was das Theater braucht und auch für dramaturgische Notwendigkeiten und auch für Sachen, für die man sich manchmal zu fein ist als etwas isoliert arbeitender Autor. Und das war für mich eine sehr wichtige Erfahrung, also dieser genaue Instinkt dafür, was man an welchen Stellen braucht. Daraus entstand diese Arie zum Beispiel. Ja, wir haben für mich diese... Will ich nur noch sagen, dass, ich weiß nicht, es gibt einen schönen Satz von Ernst Bloch, der für mich eine Formel ist für diese Frage der Charakterisierung der Lancelot-Figur. Und zwar: die moralische Überlegenheit des Kommunismus besteht darin, dass er für den Einzelnen keine Antwort hat. Ja. Das ist ein Problem bei der Darstellung des Positiven. Er hat ausschließlich immer, sagen wir mal, aktuelle politische Zeitgeschichte vordergründig sogar gestaltet. Jetzt bei Lyons und Lena plötzlich ein klassisches Sujet, eine Komödie von Georg Büchner. Warum zunächst hat Paul Dessau sich diesen heiteren Stoff gewählt? Und Sie haben es dennoch sehr virtuos, theatralisch inszeniert, aber Sie bringen kein Märchenschloss oder keine idyllische Landschaft auf die Bühne, sondern nüchterne, nackte Strohpuppen. Das hat auch noch Verwunderung erregt. Also ja, so heiter ist der Stoff ja auch. Naja, aber im Verhältnis zu Lancelot zum Beispiel. Also wenn wir das Gespräch mal damit beginnen wollen, dass man es bestimmt nicht einordnen kann. Keine seiner Opern und auch seine anderen Werke sind schwer in irgendwelche Fächer einzuordnen. Hast du einen Schubfach? Das Fachalterswerk, und zwar deswegen, weil pass mal auf, ich meine das... Also es gibt von Goethe, in Notfällen immer Goethe, gibt es einen Versuch zu definieren, was mit einem Menschen passiert, wenn er alt wird. Und es hat große Vorteile, wenn Künstler alt genug werden. Und der Satz heißt: Altern ist das allmähliche Heraustreten aus der Erscheinung. Und das hat was zu tun mit dieser Art von Beruhigung in Lyons und Lena. Auch mit dem Aufgeben von bestimmten Charakterisierungsmöglichkeiten und so. Ne? Daran müsste man anknüpfen. Heraustreten aus der Erscheinung, nämlich abermalige Konzentration. Hier passiert etwas, was gegenüber den anderen Verdi-Opern in Falstaff passiert ist. Wegfallen der Dinge, die jetzt, nicht vorher, sondern jetzt als Ornament gelten könnten. Dazu gehört auch Apparat, dazu gehört Lautstärkenbehandlung, Konzentration auf wenige Formulierungen, mit denen umgegangen wird, die müssen gar nicht groß entfaltet werden, sie stehen oft für sich, da hangt zur Miniatur. Dies aber gilt der Konzentration, und diese Konzentration hängt nun wiederum damit zusammen, dass Lyons und Lena gemessen an den Dimensionen der Werke vorher überhaupt keine Zurücknahme ist. Es ist auch das ein Stück von der ganzen Welt. Nur ein Stück, das überhaupt keine Lösung bringt. Sondern ein Stück, das so sehe ich das, aber es gibt verschiedene Lesarten des Stückes, ein in Kreise laufen, eine große, aber im Kreise laufende Suche nach dem Glück, mit lauter Scheinangeboten und viel Träumen enthält. Ein Stück, das also mit dem Begriff Heiterkeit nicht im Mindesten zum Schreiben oder zu bezeichnen ist, sondern ein sehr trauriges, nachdenkliches Stück, weil nämlich das Nachdenken über Jahrhunderte währen müsste. Es sind dies nämlich Dinge, die nicht einer vergangenen Gesellschaftsformation angehören, sondern Dinge, die geblieben sind und über lange Jahrzehnte bleiben werden. Auch in 100 Jahren werden Menschen in Kreise laufen, wenn sie es nicht anders verstehen. Ich möchte es als eine große Frage an die Zukunft gewendet sehen und nicht als eine Unterhaltung über feudale Verhältnisse. Ja, diese Szene beginnt mit den Worten: der Gouvernante bezaubert der Tag. Das junge Paar hat sich also aufgemacht, jeder von der anderen Richtung, Lyons und Lena, um einer Zwangsehe zu entfliehen. und sie stellen fest, dass sie in einer merkwürdigen Welt leben, dass sie selbst unentwegt im Kreise herumlaufen. Und in dieser Szene passiert auch, dass sich beide begegnen, sich nicht kennen, dass es einen Augenblick des Glückes gibt. Und die Szene, sie gehen wieder auseinander und die Szene endet mit einem Zitat, was Büchner von Chamisso übernommen hat. Herr Müller? Wie ist mir eine Stimme doch erklungen im tiefsten Innern und hat mit einem Male mir verschlungen all mein Erinnern.